Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Willkommen zum Hörspiel und zu unserer Reihe vor 50 Jahren. Im März 1954 bezog das Berliner Ensemble unter der Leitung von Bertolt Brecht und Helene Weigel das 1892 erbaute Traditionshaus, das Theater am Schiffbauer Damm. In die 54er Spielzeit fällt die deutsche Erstaufführung von »Der kaukasische Kreidekreis«. Das Stück hatte Brecht 1944-45 noch in der Emigration geschrieben und es 1948 in Northfield, Minnesota, auf die Bühne gebracht. In einem Mitschnitt des Rundfunks der DDR hören Sie jetzt Theatergeschichte. Anschließend gibt es noch Ausschnitte aus Brechts Probenarbeit zum kaukasischen Kreidekreis. Sie hören eine Sendung des Berliner Ensemble. Die Geschichte der Grusche aus Bertolt Brechts Stück »Der kaukasische Kreidekreis« mit der Musik Paul Dessaus. Das Stück geht auf eine klassische chinesische Fabel zurück, findet aber für eine alte Frage eine neue Antwort. Es spielen den Richter Aztak, Ernst Busch, Grusche, die Magd, Angelika Hurwitz, Natella Abashvili, die Frau des Gouverneurs, Helene Weigel, Simon, den Soldaten, Verlobter der Grusche, Raimund Schelcher, Lavrenti, den Bruder der Grusche, Erik S. Klein, die Anwälte der Gouverneursfrau, Wolf Benickendorf, Norbert Christian, die Köchin, Zeugin der Grusche, Inge Herbrecht. Der Erzähler ist Erich Franz. Außer ihm singen Elsa Grube-Deister, Annemarie Schlebitz. In alter Zeit herrschte in der Stadt Nuka ein Gouverneur mit Namen Georgi Abashvili. Er war reich wie ein Krösus, hatte eine Frau aus edlem Geschlecht und ein kerngesundes Kind. Er genoss sein Leben. Aber an einem Ostersonntagmorgen stürzte ein anderer Fürst den Gouverneur Abashvili und ließ ihm den Kopf abschlagen. Seine Frau packte die Kleider und ließ ihr Kind auf dem brennenden Hof liegen. Dort wurde es von einer Magd gefunden und sie hatte Furcht, es an sich zu nehmen, denn es war der Erbe und die Häscher des neuen Herrschers waren hinter ihm her. Als sie nun stand zwischen Tür und Tor, hörte sie oder vermeinte zu hören ein leises Rufen. Das Kind rief ihr, wimmerte nicht, sondern rief ganz verständlich. Verstörten Ohrs. Nie mehr wird er hören den leisen Ruf des Liebsten, noch im Morgengrauen die Amsel oder den wohligen Seufzer der Erschöpften. Noch einmal anzusehen. bevor sie wegging. Denn die Gefahr war zu groß. Die Stadt erfüllt von Brand und Jammer. Schrecklich ist die Verführung zur Güte. Lange saß sie bei dem Kinde, bis der Abend kam, bis die Nacht kam, bis die Frühdämmerung kam. Zu lange saß sie, zu lange saß. Grusche Wachnatze, die Magd, begab sich auf die Wanderung und brachte das Kind ins Gebirge zu ihrem Bruder, der eine wohlhabende Bäuerin geheiratet hatte. Sie wurde nicht gut aufgenommen. Als sie von dem Kind sagte, es sei von ihrem Verlobten, einem Soldaten, der im Krieg war, steckte die Schwägerin die ungebetenen Gäste in die Geschirrkammer. Und auch das nur, weil der Winter vor der Tür stand und die Grusche krank war. Die Schwester war zu krank. Der feige Bruder musste sie beherbergen. Nicht beißen. Der Frühling durfte nicht kommen. Michel, wir müssen schlau sein. Wenn wir uns klein machen wie die Kakerlaken, vergisst die Schwägerin, dass wir im Haus sind. Da können wir bleiben bis zur Schneeschmelze. Und wein nicht wegen der Kälte. Arm sein und noch frieren, das macht unbeliebt. Na, Grusche, warum sitzt ihr so vermummt wie die Fuhrleute? Vielleicht ist es zu kalt in der Kammer. Es ist nicht kalt, Lavrenti. Wenn es nämlich so kalt wäre, könntest du mit dem Kind hier nicht sitzen. Dann würde meine Frau Aniko sich Vorwürfe machen. Ich hoffe, der Pope hat dich nicht über das Kind ausgefragt. Er hat gefragt, aber ich habe nichts gesagt. Das ist gut. Ich wollte mit dir über Aniko reden. Sie ist eine gute Seele. Nur sehr, sehr feinfühlig. Die Leute brauchen gar nicht besonders zu reden über den Hof. Da ist sie schon ängstlich. Sie empfindet so tief, weißt du. Einmal hat die Kuhmagd in der Kirche ein Loch im Strumpf gehabt. Seitdem trägt meine liebe Aniko zwei Paar Strümpfe für die Kirche. Ist unglaublich. Aber es ist die alte Familie. Bist du sicher, dass hier keine Ratten sind? Dann könntet ihr hier nämlich nicht länger wohnen bleiben. Was tropft da? Es muss ein undichtes Fass sein. Ja, es muss ein Fass sein. Jetzt bist du schon ein halbes Jahr hier, nicht? Sprach ich von der Nico? Ich habe natürlich nicht das von dem Panzerreiter erzählt. Sie hat ein schwaches Herz. Daher weiß sie nicht, dass du nicht eine Stelle suchen kannst. Daher ihre Bemerkung. Gestern. Kannst du dir vorstellen, dass sie sich um deinen Soldaten sorgt? Wenn er zurückkommt und sie nicht findet, sagt sie, und liegt wach. Vor dem Frühjahr kann er nicht kommen, sag ich. Die Gute. Wann glaubst du, wird er kommen? Was ist deine Meinung? Nicht vor dem Frühjahr, das meinst du doch auch. Ich sehe, du glaubst selber nicht mehr daran, dass er zurückkommt. Aber wenn es Frühjahr wird und der Schnee schmilzt hier und auf den Passwegen, dann kannst du hier nicht mehr länger bleiben. Denn dann können sie dich suchen kommen. Und die Leute reden über ein lediges Kind. Kusche, der Schnee schmilzt vom Dach und es ist Frühjahr. Ja. Lass mich dir sagen, was wir machen werden. Du brauchst eine Stelle, wo du hin kannst. Und da du ein Kind hast, musst du einen Mann haben, dass die Leute nicht reden. Ich habe mich also vorsichtig erkundigt, wie wir einen Mann für dich bekommen können. Kusche, ich habe einen gefunden. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die einen Sohn hat. Gleich über dem Berg. Ein kleiner Hof. Sie ist einverstanden. Aber ich kann keinen Mann heiraten. Ich muss auf Simon Rachava warten. Gewiss, das ist alles bedacht. Du brauchst keinen Mann im Bett, sondern einen Mann auf dem Papier. So einen habe ich gefunden. Der Sohn der Bäuerin, mit der ich eigentlich geworden bin, der stirbt gerade. Ist das nicht herrlich? Der macht seinen letzten Schnaufer und alles ist, wie wir behauptet haben. Mann über dem Berg. Und als du zu ihm kamst, tat er den letzten Schnaufer. Und du warst eine Witwe. Was sagst du? Ich könnte ein Papier mit Stempeln brauchen für Michel. Ein Stempel macht alles aus. Ohne Stempel könnte nicht mal der Schar sagen, ich bin der Schar. Und du hast einen Unterschlupf. Wofür tut die Frau es? 400 Piaster. Woher hast denn die? An Nikos Milchgeld. Dort würde uns niemand kennen. Dann mache ich es. Ich lasse es gleich die Bäuerin wissen. Michel, du machst eine Menge Umstände. Ich bin zu dir gekommen wie der Birnbaum zu den Spatzen. Und weil ein Christenmensch sich bückt und die Brotkruste aufhebt, dass nichts umkommt. Michel, ich wäre besser schnell weggelaufen an dem Ostersonntag in Nukar. Jetzt bin ich die Dumme. Um dem Kind ein Dach über dem Kopf zu beschaffen, wurde eine Heirat vollzogen. Aber der sterbende Bauer, den Grusche geheiratet hatte, starb nicht. So war sie in eine Ehe geraten wie der Pontius ins Credo. Der Krieg ging zu Ende und Grusches Soldat kehrte zurück. Ein Bach war zwischen ihnen, als sie sich wieder sahen. Wenn sie am Bach saß, das Linnen zu waschen, sah sie sein Bild auf der Flut und sein Gesicht wurde blässer mit gehenden Mond. Stimme wurde leiser. Kannst spielen mit ihnen, Michel. Aber lass dich nie rumkommandieren, weil du der Kleinste bist. Grusche! Simon. Ist das Grusche, Wachnat? Simon. Gott zum Gruß und Gesundheit dem Fräulein. Gott zum Gruß dem Herrn Soldaten. Und Gott lobt, dass er gesund zurück ist. Sie haben bessere Fische gefunden als mich. So haben sie mich nicht gegessen, sagte der Schellfisch. Tapferkeit, sagte der Küchenjunge. Glück, sagte der Held. Und wie steht es hier? War der Winter erträglich, der Nachbar rücksichtsvoll? Der Winter war ein wenig rau, der Nachbar wie immer, Simon. Darf man fragen, hat eine gewisse Person noch die Angewohnheit, das Bein ins Wasser zu stecken, beim Wäschewaschen? Die Antwort ist nein, wegen der Augen im Gesträuch. Das Fräulein spricht von Soldaten. Hier steht ein Zahlmeister. Sind das nicht 20 Piaster? Und Logis. Hinter der Kaserne und an den Dattelbäumen? Genau dort. Ich sehe, man hat sich umgeschaut. Man hat? Und man hat nicht vergessen. Nein. So ist die Tür noch in den Angeln, wie man sagt. Was ist? Etwas nicht in Ordnung? Simon Chachava, ich kann nie mehr zurück nach Nukar. Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Es ist so gekommen, dass ich einen Panzerreiter niedergeschlagen habe. Da wird Grusche Wachnazi einen guten Grund gehabt haben. Simon Chachava, ich heiße auch nicht mehr, wie ich geheißen habe. Das verstehe ich nicht. Wann wechseln Frauen ihren Namen, Simon? Lass es mich dir erklären. Alles ist gleich geblieben zwischen uns. Nichts ist zwischen uns. Das musst du mir glauben. Wie soll es nicht sein zwischen uns und doch ist es anders? Wie soll ich dir das erklären, so schnell und mit dem Bach dazwischen? Kannst du nicht über die Brücke dort kommen? Vielleicht ist es nicht mehr nötig. Doch, es ist sehr nötig. Komm rüber, schnell. Will das Fräulein damit sagen, man ist zu spät gekommen? So viele Worte werden gesagt, so viele Worte werden verschwiegen. Der Soldat ist gekommen. Woher er gekommen ist, sagt er nicht. Hört, was er dachte, nicht sagte. Die Schlacht fing an im Morgengrauen, wurde blutig am Mittag. Der erste fiel vor mir, der zweite fiel hinter mir, der dritte neben mir. Auf den ersten trat ich, den zweiten ließ ich, den dritten durchbohrte der Hauptmann. Mein einer Bruder starb an einem Eisen, mein anderer Bruder starb an einem Raus. Feuer schlugen sie aus meinem Nacken, meine Hände gefroren in den Handschuhen, meine Zehen in den Strümpfen. Gegessen hab ich Espen, Knospen, getrunken hab ich Ahornbrühe, geschlafen hab ich auf Steinen im Wasser. Im Gras sehe ich eine Mütze. Ist vielleicht schon was Kleines da? Es ist da, wie könnte ich es verbergen, aber wolle dich nicht kümmern, meines ist es nicht. Man sagt, wenn der Wind einmal weht, weht er durch jede Ritze. Die Frau muss nichts mehr sagen. Sehnsucht hat es gegeben. Gewartet worden ist nicht. Der Eid ist gebrochen. Warum wird nicht mitgeteilt? Hört, was sie dachte, nicht sagte. Als du kämpftest in der Schlacht, Soldat, der blutigen Schlacht, der bitteren Schlacht, traf ein Kind ich, das hilflos war. Hat es abzutun, nicht das Herz? Kümmern musste ich mich um das, was verkommen wäre. Bücken musste ich mich nach den Brotkrumen am Boden. Zerreißen musste ich mich für das, was nicht mein war, das Fremde. Einem muss der Helfer sein, denn sein Wasser braucht der kleine Baum. Es verläuft das Kälbchen sich, wenn der Hirte schläft und sein Schrei bleibt ungehört. Simon Chahava, geh nicht weg, es ist nicht meins, es ist nicht meins. Da sind Soldaten, sie nehmen uns den Michel weg. Was ist, Kinder? Bist du die Grusche? Ist das dein Kind? Ja. Wir haben den richterlichen Befehl, Simon! Dieses Kind angetroffen in deiner Obhut in die Stadt zu bringen, da der Verdacht besteht, es ist Michel Abashvili, der Sohn des Gouverneurs Georgi Abashvili und seiner Frau Natella Abashvili. Ist das Papier mit den Siegeln? Lasst es da! Bitte! Es ist meins! Es ist meins! Panzerreiter nehmen das Kind vor das Teure, die Unglückliche folgt ihnen in die Stadt, die Gefährliche. Der Arzdack war ein sonderbarer Richter. Er war ein Dorfschreiber gewesen und nur durch einen Zufall auf den Richterstuhl gekommen. Er war ganz ungebildet und verstand nichts vom Recht. Aber das will nicht sagen, dass er nichts von der Gerechtigkeit verstand, denn das ist oft etwas ganz anderes. Unermüdlich hielt er Gericht und seine Urteilssprüche waren so unglaublich, dass das Volk anfing, Lieder über ihn zu singen, weil es schon merkte, dass er bei all seiner Unbildung ein gerechter Mann war. Als die Oben sich zerstritten, waren die Unten froh. Sie litten nicht mehr gar so viel. Gib her und ab geht's, Mack! Auf Großiniens bunten Straßen falschen Maßen zog der arme Leute Lichter der ans Dach. Und er nahm es von den Reichen und er gab es seinesgleichen, räumte auf mit dem Lieb her und ab geht's wack. Und beschirmet von Gelächter Hört nun die Geschichte des Prozesses um das Kind des Gouverneurs Abashvili mit der Feststellung der wahren Mutter vermittels der berühmten Probe mit einem Kreidekreis durch den Richter Azdak. Ich eröffne die Verhandlung und bitte mir strikte Wahrhaftigkeit aus. Besonders von dir, Grusche Wachnaze. Herr Anwalt. Hoher Gerichtshof, Blut, heißt es im Volksmund, ist dicker als Wasser. Diese alte Weisheit... Halt. Der Gerichtshof wünscht zu wissen, was das Honorar des Anwalts ist. Wie belieben? Ach so, 500 Piaster, euer Gnaden, um die etwas ungewöhnliche Frage des Gerichtshofes zu beantworten. Habt ihr zugehört? Die Frage ist ungewöhnlich. Ich frage, weil ich Ihnen ganz anders zuhöre, wenn ich weiß, Sie sind gut. Danke, euer Gnaden. Hoher Gerichtshof, die Bande des Blutes sind die stärksten aller Bande. Mutter und Kind. Gibt es ein innigeres Verhältnis? Kann man einer Mutter ihr Kind entreißen, Hoher Gerichtshof? Sie hat es empfangen in den heiligen Ekstasen der Liebe. Sie trug es in ihrem Leibe, sie speiste es mit ihrem Blute, sie gebar es mit Schmerzen. Hoher Gerichtshof, man hat gesehen, wie selbst die rohe Tigerin ihrer Jungen beraubt, rastlos durch die Gebirge schweifte, abgemagert zu einem Schatten. Die Natur selbst hat... Grusche Wachnaze. Was kannst du dazu und zu allem, was der Herr Anwalt noch zu sagen hat, erwidern? Es ist meins. Ist das alles? Ich hoffe, du kannst es beweisen. Jedenfalls rate ich dir, dass du mir sagst, warum du glaubst, ich soll dir das Kind zusprechen. Ich hab's aufgezogen nach bestem Wissen und Gewissen. Ihm immer was zum Essen gefunden. Es hat meistens ein Dach über dem Kopf gehabt und ich habe allerlei Ungemach auf mich genommen seinetwegen. Mir auch Ausgaben gemacht. Ich habe nicht auf meine Bequemlichkeit geschaut. Das Kind habe ich angehalten zur Freundlichkeit gegen jedermann und von Anfang an zur Arbeit, so gut es gekonnt hat. Es ist noch klein. Es ist bezeichnend, euer Gnaden, dass die Person selbst keinerlei Blutsbande zwischen sich und dem Kind geltend macht. Der Gerichtshof nimmt's zur Kenntnis. Danke, euer Gnaden. Gestatten Sie, dass eine tiefgebeugte Frau, die schon ihren Gatten verloren hat und nun auch noch fürchten muss, ihr Kind zu verlieren, einige Worte an Sie richtet? Gnädige Natella Abashvili? Mein Herr, ein höchst grausames Schicksal zwingt mich, von Ihnen mein geliebtes Kind zurückzuerbitten. Es ist nicht an mir, Ihnen die... Seelenqualen einer beraubten Mutter zu schildern, die Ängste, die schlaflosen Nächte, die Ängste! Oh, euer Gnaden, die Nerven unserer Klientin. Es ist unerhört, wie man diese Frau behandelt. Man verwehrt ihr den Eintritt in das Palais ihres Mannes. Man sperrt ihr die Einkünfte aus den Gütern. Man sagt ihr kaltblütig, sie seien an den Erben gebunden. Sie kann nichts unternehmen ohne das Kind. Sie kann ihre Anwälte nicht bezahlen. Lieber Elushubulaze, warum soll es nicht ausgesprochen werden, dass es sich schließlich um die Abashvili-Güter handelt? Aber, verehrter Sandro Obolacu, wir hatten doch vereinbart, dass... Selbstverständlich ist es richtig, dass der Ausgang des Prozesses auch darüber entscheidet, ob unsere hohe Klientin die Verfügung über die sehr großen Abashvili-Güter erhält. Aber ich sage mit Absicht auch, das heißt, im Vordergrund steht die menschliche Tragödie einer Mutter, wie Natella Abashvili im Eingang ihrer erschütternden Aussagen mit Recht erwähnt hat. Selbst wenn Michel Abashvili nicht der Erbe der Abashvili-Güter wäre, so wäre er doch immer noch das heißgeliebte Kind meiner Klientin. Halt! Den Gerichtshof berührt die Erwähnung der Güter als ein Beweis der Menschlichkeit. Danke, Euer Gnaden. Lieber Il Fubulatze, auf jeden Fall können wir nachweisen, dass die Person, die das Kind an sich gerissen hat, nicht die Mutter des Kindes ist. Gestatten Sie mir, dem Gerichtshof die nackten Tatsachen zu unterbreiten. Das Kind, Michel Abaschwili, wurde durch eine unglückselige Verkettung von Umständen bei der Flucht der Mutter zurückgelassen. Die Grusche, Küchenmädchen im Palast, war an diesem Ostersonntag anwesend und wurde beobachtet, wie sie sich mit dem Kind zu schaffen macht. Die gnädige Frau hat nur dran gedacht, was für Kleider sie mitnimmt. Wer bist denn du? Ich war die Köchin. Das Kind war bei mir in Pflege für 5 Piaster. Ich kann mir schon denken, was ihr euch alles zusammengekocht habt, dass ihr mich bescheißt. Ich kenne euch. Ihr seid Schwindler. So. Ich stelle dir noch eine Frage, Grusche Wachnatze. Was für ein Kind ist es? So ein zerlumpter Straßenbanker oder ein feines aus einer vermögenden Familie? Es ist ein gewöhnliches. Ich meine, hat es frühzeitig verfeinerte Züge gezeigt. Es hat eine Nase im Gesicht gezeigt. Es hat eine Nase im Gesicht gezeigt. Betrachte ich als eine wichtige Antwort von dir. Gerichtsdiener, ich brauche das Kind. Grusche Wachnatze, ich habe gesehen, dass du was für Gerechtigkeit übrig hast. Ich glaub dir nicht, dass es dein Kind ist. Aber wenn es deines wäre, Frau, würdest du da nicht wollen, es soll reich sein? Da müsstest du doch nur sagen, es ist nicht deins. Und zugleich hätte es einen Palast und hätte die vielen Pferde an seiner Krippe und die vielen Bettler an seiner Schwelle, die vielen Soldaten in seinem Dienste und die vielen Bittsteller an seinem Hofe. Nicht? Was antwortest du mir da? Willst du es nicht reich haben? Hört nun, was die Zornige dachte, nicht sagte. Ginge es in goldenen Schuhen, träte es mir auf die Schwachen, und es müsst Böses tun und könnte mir lachen. Ach, zum Tragen spät und früh ist so schwer ein Herz aus Stein, denn es macht so große Mühe, tun und böse sein. Wird es müssen den Hunger fürchten, aber die Hungrigen nicht. Wird es müssen die Finsternis fürchten, aber nicht das Licht. Ich glaube, ich verstehe dich, Frau. Ich geb's nicht mehr her. Ich hab's aufgezogen und es kennt mich. Das Kind, Euer Gnaden. In Locken geht es! Das ist nicht wahr. Man hat mir nicht Zeit gegeben, dass ich ihm sein gutes Hemd anziehe. In einem Schweinekoben ist es aufgewachsen. Ich bin kein Schwein, aber da gibt's andere. Wo hast denn dein Kind gelassen? Das ist eine Verbrecherin! Die muss ausgepeitscht werden! Nee, die Senatella, aber Schwili, Sie haben doch versprochen, Euer Gnaden, die Nerven der Klägerin. Klägerin und Angeklagte. Der Gerichtshof hat euren Fall angehört und hat keine Klarheit gewonnen, wer die wirkliche Mutter dieses Kindes ist. Ich als Richter habe die Verpflichtung, dass ich für das Kind eine Mutter aussuche. Ich werde eine Probe machen. Gerichtsdiener, nimm ein Stück Kreide. Zieh einen kleinen Kreis auf den Boden. Stell das Kind in den Kreis. Klägerin und Angeklagte, Stellt euch neben den Kreis. Beide. Fasst das Kind bei der Hand. Die richtige Mutter wird die Kraft haben, das Kind aus dem Kreis zu sich zu ziehen. Hoher Gerichtshof, ich erhebe Einspruch, dass das Schicksal der großen Aberschwili-Güter, die an das Kind als Erben gebunden sind, von einem so zweifelhaften Zweikampf abhängen soll. Dazu kommt, meine Mandantin verfügt nicht über die gleichen Kräfte wie diese Person, die gewohnt ist, körperliche Arbeit zu verrichten. Sie kommt mir gut genährt vor. So. Eins, zwei, drei, zieht! Was mit dir? Du hast nicht gezogen, Grusche. Ich hab's nicht festgehalten. Na, was hab ich gesagt? Blutsbande. Euer Gnaden, ich bitte Sie um Vergebung. Wenn ich's nur behalten kann, bis es alle Wörter kann erst ein paar. Beeinflusst nicht den Gerichtshof. Ich wette, du kannst selber nur 20. Gut. Ich mach die Probe noch einmal. Dass ich's endgültig hab. Aber euer Gnaden, ihr könnt doch nicht... Eins, zwei, drei, zieht! Ich hab's aufgezogen. Soll ich's zerreißen? Ich kann's nicht. Und damit hat der Gerichtshof festgestellt, wer die wahre Mutter ist. Grusche, Wachnaze, nimm dein Kind und bring's weg. Michel! Ich rat dir, bleib nicht in der Stadt mit ihm. Und du, Natella Abashvili, verschwind, bevor ich dich wegen Betrug verurteile. Die Güter fallen an die Stadt, damit ein Garten für die Kinder daraus gemacht wird. Sie brauchen ihn. Und ich bestimme, dass er nach mir der Garten des Aztak heißt. Und nach diesem Abend verschwand der Aztak und ward nicht mehr gesehen. Aber das Volk Rusiniens vergaß seinen Urteilsspruch für die Grusche nicht und gedachte noch lange seiner Richterzeit, als einer kurzen, goldenen Zeit beinahe der Gerechtigkeit. Ihr aber, ihr Zuhörer der Geschichte vom Kreidekreis, nehmt zur Kenntnis die Meinung der Alten, dass da gehören soll, was da ist, denen, die für es gut sind. Also, die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen. Die Wagen den guten Fahrern, damit gut gefahren wird. Und das Tal den Bewässerern, damit es Frucht bringt. Sie hörten die Geschichte der Grusche aus Bertolt Brechts Stück Der kaukasische Kreidekreis mit der Musik Paul Dessaus. Eine Sendung des Berliner Ensembles. Es spielten den Richter Aztak Ernst Busch, Grusche, die Magd Angelika Hurwitz, Natella Abashvili, die Frau des Gouverneurs Helene Weigel, Simon, den Soldaten, Verlobter der Grusche, Raimund Schelcher. Lavrenti, den Bruder der Grusche, Erik S. Klein. Die Anwälte der Gouverneursfrau, Wolf Benickendorf, Norbert Christian. Die Köchin, Zeugin der Grusche, Inge Herbrecht. Der Erzähler war Erich Franz. Außer ihm sangen Elsa Grube-Deister, Annemarie Schlebitz. Begleitet vom Orchester des Berliner Ensemble unter Leitung von Felix Schröder. Leitung der Sendung Isot Kilian. Aus dem Jahr 1954 stammt auch das nun folgende akustische Dokument. Brecht inszeniert sein Stück Der kaukasische Kreidekreis. Drittes Bild. Die Magd Grusche kommt auf der Flucht in die nördlichen Gebirge zu einer Hütte und will Milch für das Kind kaufen. Mittagszeit, Essensleut! Da bleiben wir also gespannt im Gras sitzen, Michel, bis die gute Grusche ein Kännchen Milch erstanden hat. Kann ich ein Kännchen Milch haben, Großvater, und vielleicht einen Maisfladen? Milch? Wir haben keine Milch. Die anderen Soldaten aus der Stadt haben unsere Ziegen. Geht zu den Soldaten, wenn ihr Milch haben wollt. Aber ein Kännchen Milch für ein Kind werdet ihr doch wohl noch haben, Großvater. Und für ein vergelt's Gott, wie? Wer redet vom vergelt's Gott? Ihr wird ausbezahlt, wie bei Fürstens. Ein Kopf in Wolken, Hintern im Wasser. Und was kostet also das Kännchen? 3 Piaster. Hm? Milch hat aufgeschlagen. 3 Piaster für den Spritzer? Mhm. Michel, hast du das gehört? 3 Piaster. Das können wir uns nicht leisten. Sie haben ein bisschen jetzt verloren gehabt, also wahrscheinlich, um sich zurechtzufinden wieder überhaupt, den Spaß am Handel und diese Freundlichkeit und Helligkeit. Wissen Sie, dieses, jetzt ist das Unternehmen beschlossen und jetzt wird es also mit Spaß ausgeführt. Und nichts wird Sie jetzt mehr zurückhalten und sie hat Humor, sie versteht ja auch den Mann, nicht? Das ist doch klar, natürlich will er mehr, lieber mehr als mehr haben für seine Milch, das ist was völlig Natürliches. Was kostet also das Kännchen? Fangen Sie schon an mit Ihrem Beutelchen. Sie wollen ja sofort zahlen, dann stellt sich raus, der Preis ist so horrend. Angelika, das kann fast amüsiert kommen, nicht? Also, was, 3 Piaster für den Spitzel? Jawohl, Kind zu heiß gebadet, nicht? Also, nehmen Sie es mit Humor. Der alte Bauer geht auf die Vorhaltungen der Grusche nicht ein. Schütteln Sie den Kopf nicht, sondern schauen Sie ganz stark hin. Das kommt ja alles ja gar nicht in Frage. Sie haben immer die Tür in die Hand. Das ist Ihre große Macht, besteht darin, die können ja ganz einfach verschwinden. Nicht? Über die Haltung des Milchbauern. Wie ist das, Gilman? Wohin geben Sie denn das Geld? Ich würde, ja, beißen das mal erstens an. Erstens hineinbeißen. Dieses Gesindel aus der Stadt dreht einem an, was es will. Das ist Nummer 1. Und dann behalten Sie es in der Hand. Ja, das Schöne. Immer in der Hand behalten. Das ist Ihr Judaslohn. Gilman, wissen Sie, jetzt handelt es sich um die Höflichkeit. Also, das Geld ist vielleicht unecht, darum müssen Sie hineinbeißen. Aber erst, wenn Sie den Rücken wenden. Nach langer Wanderung erreicht Grusche einen kleinen Bauernhof. Sie beschließt, sich von dem Kind zu trennen. Ich glaube, es wäre hier richtig, dass Sie sehr große Erschöpfung spielen. Meint, das ist richtig. Wegwert meint, dann ist es stärker, nicht begründet auch, warum Sie was ab, das Kind abgeben wollen. Nicht? Sehr große Erschöpfung, also fast zusammenbrechen. Dann kann das Haus auch ein bisschen schon dastehen. Nicht? Und vielleicht das Kind schon wegnehmen beim Runtergehen. Nicht? Oder vielleicht einen Moment so erschöpft, dass Sie noch nicht mal das können. Und dann erst langsam. Überlegungen der Grusche, bevor sie das Kind ablegt. Von dem Haus ist das gut. Was sind das für Leute? Ist es sauber gehalten? Nicht? Ist es groß, klein, arme Leute, mittel? Wenn sie zu viel Geld haben, nehmen sie das Kind nicht. Nicht? Wenn sie zu wenig haben, ist das Kind schlecht. Müssen so Mittelbauern sein. Nicht? Ja, Kuh ist da, die bringt Milch. Nicht? Gut. Das Kind liegt vor der Haustür. Grusche hat sich versteckt. Die Bäuerin kommt heraus. Der Vorgang des Entdeckens. Es wird geklopft. Also im Allgemeinen gehen die Leute nicht einfach aus der Tür, wenn geklopft ist, dann machen sie auf und schauen raus. Besonders in unruhigen Zeiten. Misstrauisch. Und wenn sie so rausschauen, dann würden sie es sehen. Brecht sagt zu der Darstellerin, je mehr sie ihren Kopf wie eine Schildkröte unter dem Panzer vorstrecken, desto schöner ist es. Der kann ruhig, das kann zum Beispiel sehr übertrieben sein, wie man es eigentlich nicht machen würde, ne? Dass da der Kopf rauskommt. Die Ecke schauen da, nicht? Hier. Auch, ja, wo immer, also da und da. Also auch genauso vorsichtig. Was ist, wenn er da steht mit einer Riesenlatte mit dem Nagel drin, nicht? Also schaut so raus, dann schaut, will schon wieder reinschauen, nicht? Will schon wieder zurück. Und beim sich zurückziehen geht er der Kopf runter. Sie sehen es und sagen ganz laut, das brauche ich nicht zu hören, Jesus. Braucht niemand zu hören. Sagen Sie nochmal, nicht? Ja, ohne jeden Druck. Das liegt da. Ganz ohne Sachen mit, also fremde Hunde, fremde Katzen, fremde Kinder. Nicht, das ist so eine Sache. Also ansteckende Krankheiten, Seuchen, Übers Anlangen, nicht? Also ein bisschen zögern, draufnehmen, nicht? Und dann auch noch mit dem ersten Junge. Aber dann kontrolliert sie, nicht? Stellt sie fest, noch schmutzig, nicht schmutzig, nicht? Wissen Sie, was, ja, so weg auch, von sich halten, weg. Wenn's krank ist, was dann, nicht? Ja, das ist es. Richtig, so. Jetzt weiß man nämlich noch nicht. Jetzt weiß ich noch nicht, was mit dem Kind geschehen wird. Noch weiß es die Krusche, die da hinten lauscht, nicht? Das ist richtig. Muss ganz überrascht kommen, dann plötzlich, nicht? Kam, sah, siegte das Kind, nicht? Ja, also jetzt feine Sachen. Wissen Sie, dieses, das so aufmachen, auch schon fremde Sachen anrühren, ist immer prekär, gefährlich. Ja, so ein bisschen, aber mit dem Fingerspitzen drehen. Ja, da, ja, so. Sehr schön. Ja, so. Ja, ja. Sie, also Kinder, die keine richtige Mutter haben, sind ja nix. Das sind Straßenköter. Haben meistens einen schlechten Charakter, enden früh am Galgen. Nicht? Das ist die Wahrheit. Nicht für Sie. Ein Beispiel für Dialogregie. Beim Osterkirchgang begegnet das Gouverneurspaar dem Fürsten Kasbeki. Die Gouverneurin wendet sich an ihn. Was sagen Sie, Asen? Georgi hat sich endlich entschlossen, mit dem Bau des neuen Flügels an der Ostseite des Palasts zu beginnen. Die ganze Vorstadt mit den elenden Baracken wird abgerissen für den Garten. Für den Garten? Sind Sie doch dagegen, nicht? Na, Sie als Reichen sind dagegen. Die Fürstin ist dafür. Für den Garten, dass man uns sagen kann, scheußlich. Und das für den Garten nach vorn. Schauen Sie auf die Vorstädte und sehen Sie da schon einen Garten, nicht? Für den, nicht wahr, ganz hart. Aber jetzt ist es richtig in dieser, dass es so anreißt, nicht wahr? Was sagen Sie, Arsen? Georgi hat sich endlich entschlossen, da abzureißen. Für den Garten. Abgerissen. Für den Garten. Gar nichts bewegt sich. Nicht für den Garten hin, nicht illustrieren, bitte. Auf keinen Fall illustrieren. Was sagen Sie? Ja, das ist nicht schön. Was sagen Sie, Arsenal? Die ganze Vorstadt wird abgerissen. Hat sich endlich entschlossen. Die ganze Vorstadt wird abgerissen. Wie Sie es ursprünglich hatten, da war es nur leis, aber so dünn, nicht? Nicht legato. Nicht legato. Nicht hinlegen. Dass die Konversation bleibt. Es braucht auch nicht so laut zu sein. Nicht? Nur sehr fest. Beispiel für einen Theaterkrach während der Generalprobe. Stopp! Halt! Was ist los gewesen? Was denn? Mit dem Orchester? Es ist eine Generalprobe ohne den Kapellmeister. Das ist ja furchtbar. Wo ist ein Schröder? Der Schröder kommt etwas später. Das ist doch grauenvoll. Unbescheid. Das ist doch undiskutierbar überhaupt. Was ist das für eine Frechheit? Das ist ja unglaublich. Dieses Geld verdienen nehmen wir fort. Schweinerei! Fischer? Ich weiß es, Fischer. Das hatten wir ganz schnell. Ein ganz großen Kontrast der Tempi. Ein Alter vom Kolchos Galinsk protestiert wegen Beschränkung der Redezeit. Einer vom anderen Kolchos belehrt ihn, dass jetzt alle Vergnügungen rationiert werden müssen. Der sagt, alle Diskussionen müssen rationiert werden. Alle Vergnügungen. All das, mein Wein und Diskussion. Sie stimmen überein. Eine der größten Vergnügungen ist die Diskussion, nicht? Ja. Ah, ist nichts zu machen. Drin Sie, dass Sie nicht dagegen sind, Sie sind auch der Meinung, aber leider, der Alte hat schon in der Vormittagsdiskussion, schließlich halbtägige, also haben schon einen halben Tag gesprochen, immerhin. Er hat da nicht selten gesprochen und nicht kurz. Also, ihr bereitet euch jetzt vor, dass er ist angeblich einverstanden auf eine lange Rede, nicht, von ihm. Längere, gründliche Untersuchung der Situation, Analyse und so weiter, nicht? Also setzt euch jetzt etwas bekümmert, bequem hin, nicht? Also, naja, der ist nicht so. Den kann man nicht rationieren. Sie verstehen? Nicht? Also gut, na schön. Es hilft es. Gäste. Außerdem wollte er sein Land haben, also... Mit Recht. Auch noch mit Recht, ja, gut. Hilft das. Und darum muss schon der erste Satz ein bisschen kommen. Alles muss jetzt zurückgestellt werden. Also übrigens auch die persönlichen Bedürfnisse überhaupt, nicht? Zum Beispiel das Tal muss vielleicht auch, muss sich einer trennen von dem Tal, das eigentlich gehört. Nun, leider. Ist das ein bisschen, nicht? Alles muss jetzt funktionieren. Das geht's auch dann so. Und dann sitzt ihr euch ja so her, na gut, schön, ne? Und besonders Christian, Sie haben ihm doch nur das gesagt, ne? Bitte? Sie haben ihm doch gesagt, es muss alles rationalisiert werden. Dann bereiten Sie sich vor auf eine größere Rede. Jeder, der raucht, da muss irgendeine, also kummervolle, kleine, zustimmende Reaktion sein. Also das ist kein Vergnügen. Das Leben ist fast kein Vergnügen mehr. Also dass man das wirklich merkt, die Leiden der Bevölkerung. Der Ziegenzuchtkolchoss hat einen riesigen Käse mitgebracht. Gnas, können wir da eine kleine Pause haben, bevor Sie das mit dem Pack den Käse auf und das sehr groß kommt? Das ist schließlich eine große Sache, das Gastgeschick. Er ist nur nicht so gut, aber er ist gut gemeint. Der Käse wird zeremoniell an den Obstbaukolchoss überreicht. Und bitteschön, das sehr wichtig ist, dass der Käse über die Köpfe gereicht wird. Ja. Frank, nein, Herr Koch hat völlig recht. Da entsteht sofort die Frage von Messer, Besitzer des Messers und dass ein Messer nicht aus der Hand gegeben werden darf. Außer von Ihnen, von euch. Nehmen Sie ein Messer und stechen Sie es rein in den Käse, bevor Sie ihn rübergeben. Geben Sie ihn mit dem Messer. Ja, das Nas kann reinstechen. Das Nas soll also dann sein Messer reinstecken, nicht? In den Käse. Der Alte vom Ziegenzuchtkolchoss Galinsk stellt seinen Kontrahenten vom Obstbaukolchoss Rosa Luxemburg auf die Probe. Das wäre, glaube ich, schön, wenn hier diese Frage, schmeckt dir dieser Käse, so etwas Hinterhältiges bekommt. Ja, nicht? Ja, finden Sie, so wie aus dem Märchen. Ja, ja. Nicht? Dass jedes Wort, nicht? Und dann muss er sich äußern. Und ich würde gar nicht allzu sehr den Kampf nicht zu groß machen, sondern nur den vergnüglichen Starrsinn. Nicht? Den Leuten nicht leicht machen, die Geschichte. Ja, es fällt ihm was ein. Und den Leuten nicht leicht machen, das soll man nie. Sagte Bertolt Brecht 1954 auf den Proben zum Kaukasischen Kreidekreis.